欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hast du schon die Wettervorhersage für das Wochenende gesehen? Ja, es soll sonnig sein. Wollen wir wandern gehen? Gute Idee. Ich wollte schon immer auf den Gipfel des Feldbergs steigen. Das ist toll, da die Aussicht von dort oben unglaublich ist. Aber wir brauchen die richtige Ausrüstung. Stimmt. Ich muss meine Wanderschuhe einpacken. Hast du eine Wanderkarte? Ja, ich habe eine digitale App, aber eine gedruckte Karte ist sicherer. Ich empfehle auch Regenjacken mitzunehmen. Guter Punkt. Die Wanderung ist zwar anstrengend, aber es lohnt sich. Sollen wir eine Übernachtung in einer Hütte reservieren? Ja, lass uns das sofort machen, bevor alles ausgebucht ist. 这段对话非常实用，我们来看看里面的细节。第一句我提到了。 Die Wettervorhersage. 意思是天气预报。 接着我提议去。 Wandern. 也就是践行。而你说你一直想登上山顶。 Ich wollte schon immer auf den Gipfel des Feldbergs steigen. 这里的。 Der Gipfel. 就是顶峰。大家要注意我用了。 Wollte. 这是情态助动词。 Wollen. 的过去式也就是。 Präteritum. 用来表达过去一段时间持续的想法。 没错，当我解释为什么想去时，我说 Das ist toll, da die Aussicht von dort oben unglaublich ist. 这里出现了一个很重要的连接词 Da, 用来引导原因子句，意思就是因为。 使用 Da 的时候，动词要放在句子的最后面，像是这里的。另外你还提到需要正确的 Die Ausrüstung 也就是装备 然后你说要 Einpacken 也就是打包登山鞋还问我有没有 Die Wanderkarte 登山地图 你建议带雨衣时用了动词 Empfehlen 这就是建议的意思虽然践行很 Anstrengend 也就是很费力很辛苦但很值得 最后我们决定预定。 Die Hütte, 也就是山屋动词是 reservieren, 预定这样我们就不怕没地方住了。 希望大家都能学会这些实用的单字和语法我们下次见。